Start auf Deutsch. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Touristen. Berlin. Touristen in Berlin. Espresso. Kaffee. Espresso und Kaffee. Computer. Telefon. Computer und Telefon. Orchester. Musik. Orchester und Musik. Euro. Dollar. Euro und Dollar. Cafeteria. Supermarkt. Cafeteria im Supermarkt. Deutsch. Kurs. Mein Deutschkurs. Hören. Sehen. Hören und sehen. Wörter. Verstehen. Wörter verstehen. Sprache. Deutsch. Deutsche Sprache. Dialoge. Sprechen. Dialoge sprechen.